Jetzt aber kommen wir zu etwas völlig anderem. Ja, die wollen ja hier was unruhig stiften. Die sollen arbeiten. Wenn ich was zu sagen hätte, würde ich sie abschaffen, ablehnen und würde dann erstmal die Haare schneiden lassen und ins Arbeitslager schicken. Ich würde Insektenmittel vorschlagen, dass die ja rechtlos ausgeräuchert werden. Wenn sie kein Benzin besorgen und das Zeug verbrennen, dieses Gesindel da. Des Punk entsprechend wird aus dramaturgischen Gründen eine Sprache benutzt, die im Allgemeinen im Rundfunk nicht üblich ist. Aus diesem Grunde möchten wir die Eltern unter Ihnen darauf hinweisen, dass uns diese Sendung für Jugendliche nicht geeignet erscheint. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Radio Absurdistan Sendung. Leider heute nicht unter dem angekündigten Titel Hoher Norden versus Down Under Teil 2. Eine Sendung, die wir vor gefühlten 1000 Jahren schon mal gemacht haben. Also Punk aus Island und Neuseeland. Die findet heute nicht statt, weil mein Kollege Kascho leider familiär verhindert ist. Und von daher gibt es heute den zweiten Teil von My Private Darkness. Ja, und ihr hörtet gerade ER80 mit Tod sind wir noch lange nicht. Und das ist bezeichnend für uns, die wir jetzt in den letzten Jahren mittlerweile bloß noch 3 bis maximal 4 Sendungen im Jahr hier auf Radio Blau machen. Aber wie schon gesagt, oder wie ihr gerade hören konntet, tot sind wir noch lange nicht. Und weiter geht's mit Witsche, Fabrik und Front. Ja, wie schon gesagt, heute gibt es halt, sag ich mal, eine kleine Planänderung. Wir werden den geplanten Teil 2, der ist im Prinzip auch schon vorbereitet, von Hoher Norden versus Down Under, definitiv noch diesen Sommer nachholen, wenn Kascho sich von Frau und von den Kindern mal kurz frei machen kann. Also keine Angst. Ich weiß, dass ungefähr gefühlte 1,3 Milliarden Radio-Blau-Hörer da nur darauf hingefiebert haben, auf den jetzigen Moment. Aber damit davon ausgehen kann, dass 99,99% von euch irgendwo in irgendwelchen Parks oder in wassergefüllten Tagebaurestlöchern rumlungert, sollte das, denke ich mal, kein Problem sein, dass ich halt heute versuche, irgendwie ein paar Wolken vor die Sonne zu schieben. Ja, und das nächste Stück ist von Lebanon, Hannover, The Chamber. Lebanon, Hannover. Und jetzt kommen wir zu einem Klassiker. Also ein paar Klassiker müssen definitiv sein in jeder unserer Sendungen sozusagen. Und jetzt kommt ein ganz, ganz altes Stück von The Cure. Ho, ho, ho. Und zwar das Abwehrsong. Subway, she's on her way home. She tries hard not to run, but she feels she's not alone. Echoes of footsteps follow close behind, but she dare not turn around. Turn around. Turn around. Ja, The Cure, The Subway Song. Ich hoffe, jetzt sind die Letzten wach geworden. Ja, das war ein Song für alle Turnschuh-Kruftis von ganz, ganz, ganz, ganz früher. Und jetzt kommen wir zu einer Band aus Spanien, die aber nicht Spanisch singt, aber das werdet ihr gleich hören. Und zwar kommt jetzt Belgrado mit Cheche Ras. We'll be right back. Ja, Belgrado aus Barcelona. Ja, und als bekennender Fremdsprachenkrüppel würde ich jetzt einfach mal behaupten, das war Polnisch. Ja, also die Linguistiker unter euch werden mir bestimmt mit einem nackten Popo ins Gesicht springen, aber ist mir jetzt auch egal, ich bin hier sicher. Im Studio von Radio Blau, ihr hört Radio Absurdistan, die Sendung My Private Darkness Teil 2. Und unsere 6,5 Stammhörer werden sicherlich die miese Soundqualität der letzten Jahre vermissen. Und von daher habe ich noch ein Stück rausgesucht, um dem, sage ich mal, einen Riegel vorzuschieben. Und ihr hört jetzt ein ganz altes Stück von Rosengarten, Ohnmacht. Nach denen ich greife, zu wenig Illusion wird zur Wirklichkeit. Ohnmacht, darin Bilder zu sehen, zu viel Macht, trotzdem Wege zu gehen. Ohnmacht, darin Bilder zu sehen, zu viel Macht, trotzdem Wege zu gehen. Jetzt sollte eigentlich jeder wissen, wo er gelandet ist bei Radio Absurdistan. Ja, das war, sag ich mal, das einzige Stück, was, sag ich mal, von der Tonqualität nicht so doll ist. Ja, die meisten Sachen gibt es ja heute auch auf CD sozusagen oder als super digitalisierte Geschichten von Platte, wie auch immer, von Superpressung. Naja, aber ab und zu muss es einfach mal sein, weil so klang die Musik, die wir spätestens Ende der 80er Jahre, sag ich mal, auf unseren Kassetten hatten, 15.000 Mal überspielt. Kopie von Kopie von Kopie von Kopie. Und da war es nicht relevant, wie gut die Qualität ist, sondern einfach, dass man die Musik hatte. Ja, und weiter geht's mit dem ganz großen Ausverkauf von Löwenzahn Holunder. We'll be right back. sind im Ausverkauf. Wir wollen nur ein wenig und dann ein wenig mehr. Das ist der Ausverkauf. Wir sind der Ausverkauf. Gehirn arbeitet langsam. Herz war schon zu schnell. Löwenzahn, Holunder. Die Band hat letztes Jahr beim Gothic Pogo gespielt. Da habe ich wieder mal nicht geschafft hinzugehen. Und dieses Jahr war ich wirklich kurz davor, 38 Euro abzudrücken für zwei Bands. Und zwar Mater del Vizio, die wahrscheinlich noch nie wirklich im Osten gespielt haben, in dem ganzen 28 Jahren ihres Bestehens. Und Horror Vacui, von der, den ihr auch noch etwas heute hören werdet. Was soll ich sagen? Also 38 Euro abzudrücken für 4 Tage ist grundsätzlich keine falsche Sache. Ja, aber in 4 Tagen es fertig zu bringen, gerade mal 6 Livebands spielen zu lassen und ansonsten nur DJs antreten zu lassen. Leute, das kann ich zu Hause viel besser. Also es wäre vielleicht das Beste fürs Gothic Pogo, macht den Laden dicht, weil das bringt's nicht. Ja, so viel dazu von meiner Seite her. Und jetzt kommen wir zu einer Band, die wir schon mal gespielt haben, und zwar im Rahmen der Sendung Disco in Moskau, wo es um Punk ging aus der ehemaligen, also aus Staaten der ehemaligen UdSSR. Und ihr hört jetzt aus Georgien Zerili mit Tyvia. Yeah. Cerilli. Ein Beispiel dafür, sage ich mal, dass Georgien extrem viel zu bieten hat. Nicht nur ein Alphabet, hinter das ich wahrscheinlich bis zum Ende meiner Tage niemals dahinter steigen werde, welche seltsamen Zeichen irgendwelche Buchstaben ergeben könnten, wie auch immer. Ja, und einer der besten Exporte, sage ich mal, Georgiens überhaupt. Eigentlich haben sie bloß einen miesen Export gehabt und das war Stalin, aber naja, gut. Ist lange her. Wir kommen zurück in die 80er oder wir kehren zurück in die 80er, in die frühen 80er Jahre nach Schweden zu einer Band namens Cortex. Davon gibt es ja gefühlte 500.000. Eine Post-Punk-Band, wie auch immer, die ein paar Sachen gemacht hat, eine LP definitiv und ein Demo-Tape wohl und glaube ich auch eine Single. Das meiste ist Schrott, muss man einfach so sagen, aber sie haben definitiv zwei richtig gute Songs gemacht und einer davon ist Jesus E. Beton. Und jetzt kommen wir zu einer deutschen Band, von der ich bis vor ein paar Wochen überhaupt noch nichts gehört habe. Die habe ich auf einem Sampler gefunden, dessen Name mir dezenterweise wieder einmal entfallen ist. Die Band heißt Scarlet's Remains und der Song, den ihr jetzt gleich hört, nennt sich Metall Heiligenschein. Yeah. Scarlet Remains, Metallheiligenschein. Ja, und damit ich die Möglichkeit habe, mal, sag ich mal, meinen Nikotinpegel wieder so mal ins Gleichgewicht zu bringen, geben wir jetzt mal Lune Kiri die Chance, die versucht haben, sich an einem Swan-Song zu versuchen. Ist nicht so gut gelungen, wie ich mir das vorgestellt habe, aber man kann sich definitiv anhören. Also geben wir ihnen mal die Chance. God damn the sun. haben sich definitiv Mühe gegeben, ne? Das kann man nicht anders sagen. Und da die selbst gedrehten Zigaretten natürlich wesentlich langsamer abbrennen als die aktiven Zichten für sehr, sehr, sehr viel Geld, gibt es jetzt noch einen schönen langen Schleifer von einer Band, von der ich bis vor ein paar Monaten auch noch nie was gehört habe. Sind, glaube ich, aus den USA. Bastian Mouth's A Death Rattle. We'll be right back. Ja, aufgeraucht und ausgetrunken. Und jetzt geht's dann mit etwas kürzeren Stücken weiter, damit man nicht unsere Drei-Akkord-Diktatur-Politik irgendwie aus den Augen verlieren. Ich möchte jetzt hier an dieser Stelle allen liebenswerten und großartigen Menschen danken, die Samstag vor einer Woche zu meiner Geburtstagsnachfeier erschienen sind, und auch denen, die aus triftigen Gründen nicht erscheinen konnten. Hilmar, ich habe dich übrigens vermisst. Und für euch alle gibt's jetzt Res mit Fosk. Das waren Res aus Brasilien. Meines Wissens nach ist mindestens eine Frau, die eigentlich bei Racta spielt, mit dabei. Racta ist auch eine, ja, logischerweise eine brasilianische Band. Die habe ich vor anderthalb Jahren bei dem ersten Teil von My Private Darkness gespielt. Klingen so ähnlich, sage ich mal, wie alte X-mal Deutschland-Geschichten. Sehr, sehr angenehme Musik, und dieses Stück Fosk kommt von einem Tape namens Acestes Nits. Sind bloß 6 Songs drauf, einseitig bespielt, und meines Wissens nach gibt es das nicht im Internet, nicht mal als wirklich bezahlbaren Download. Falls jemand Interesse daran haben sollte, bitte eine E-Mail schreiben, und zwar eine freundliche E-Mail an radio-absurdistan@gmx.de. Ja, und weiter geht es mit dem versprochenen Stück, dem üblichen versprochenen Stück, was immer mit dabei sein muss, von Madre del Vizio, Revolte Morto. orribile verità su un bambino che mi bloccava per sempre. Era giunta l'ora delle tre morti, la morte bianca mi prendeva per le mani, parlando per meditazione, immergeva il mio corpo in acqua in morto, sentivo cento mani su di me, mare d'estasi di gloria, e la morte rossa mi condusse di sotto, nel silenzio pieno di oscurità, sentivo cento mani tagliarmi il ferro, in un istante cessava il mio respiro, alla morte nera, un caldo soffocante, pulsava dentro, forte e violento, sentivo il fuoco della dannazione, bruciato, vivo, ho visto cadere una barriera orribile, valicata sul mio cammino, che mi bloccava per sempre, era giunta l'ora delle tre morti. Morte bianca, morte rossa, morte nera. Morte bianca, morte rossa, morte nera. Morte bianca, morte rossa, morte nera. Orribile barricata sul mio cammino che mi bloccava per sempre. Era giunta l'ora delle tre morti, la morte bianca, morte rossa, morte nera. Ohne Worte, ich sage mal, die Musik spricht für sich, muss man nichts mehr weiter zu sagen, seit 1989 existent, mit kleineren Unterbrechungen und die wohl bekanntesten und bekanntesten Vertreter des sogenannten American Death Rocks, bis heute Vorbild für jede Menge Bands in der ganzen Welt, einfach nur ganz großes Kino. Ja, und ich mache den jetzt mal weiter mit einer Band namens Sowjet. Wenn ich das nochmal hinkriege, so, jetzt geht's gleich los. We'll be right back. Sowjet, mit ihrem Song Human Nature. Und jetzt kommen wir zu einer Coverversion von, ja, wo sich eine Band namens Trouble Nocturne dran versucht hat, von Joy Division, und zwar Leaders of Men. Es gibt nicht viele Bands, die das versucht haben, diesen Song zu covern. Ich persönlich finde, es ist einigermaßen gelungen, wobei sie nicht an die Qualität, sage ich mal, des Live-Stückes von Sapienti Sat herankommen, vom 1989er Weihnachtskonzert zusammen mit Sperma-Combo, welches wir gespielt haben vor langer Zeit in unserem Ian Curtis Tribute zu seinem 28. Todestag. Also ja, ist schon wirklich ein ganzes Weilchen her, aber sie haben sich Mühe gegeben und dann denke ich mal, kann ich es auch mal spielen. Of Men. Aber egal, wer sich irgendwie versucht an Joy Division Sachen, ich kriege definitiv immer eine Gänsehaut und von daher ist das schon in Ordnung, was Trouble Nocturne hier abgeliefert haben. Ja, und ohne weitere Worte geht es weiter mit Phosphor. Und zwar nicht der 80er Jahre Deutschpunk Band, sondern ja, einer relativ neuen Band. Also wenn Radio Absurdistan von relativ neu spricht, dann reden wir von den letzten 20, 25 Jahren. Und ihr hört von dieser Band Rotari. We'll be right back. Phosphor. Und jetzt komme ich zu einer, ja, würde ich mal sagen, einer Premiere von einem Stück, was, sage ich mal, die Punks oder ja, Leute, die sich auch für etwas düstere Geschichten interessieren, sicherlich kennen. Ein alten KSZ-Stück namens Isolation von ihrer einzigen, ersten und einzigen LP Ohne Gnade. Diesmal kommt dieses Stück nicht von Platte, sondern es ist eine Live-Version aufgenommen. Ich glaube im August. War es August? August war es, ja. August 2009 bei einem Privatkonzert in Plate in der Altmark von den Fliehenden Stürmen intoniert. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Also definitiv hier das erste und vielleicht auch das einzige Mal öffentlich zu hören, Isolation. Isolation von den Fliehenden Stürmen live in Plate 2009. Ein denkwürdiges Konzert, ganz ohne Zweifel. Ich war damals für die musikalische Unterhaltung der Gäste vor und nach dem Konzert verantwortlich. Ich wurde nie wieder gefragt, ob ich sowas machen möchte. Also muss ich wahrscheinlich auch was richtig gemacht haben. Wie dem auch sei, ja, ein wunderbarer Abend, ein wunderbares Konzert. Und all diejenigen, und es waren nicht ganz so viele, die da waren, werden das mit Sicherheit bis zum Ende ihrer Tage in Erinnerung behalten. Und jetzt komme ich zu der zweiten Band, die ich eigentlich am Pfingstfreitag sehen wollte, neben Madre del Vizio beim Gothic Pogo, und zwar Rochowakoi. Und ihr hört Return of the Empire. We'll be right back. Ja, das war ein Horror-Wakui. Als ich das erste Mal den Bandnamen gelesen habe, bin ich davon ausgegangen, die kommen bestimmt aus Rumänien. Ist aber nicht so, sondern die Band stammt aus Bologna, Italien. Und der Name heißt so viel wie Scheu vor der Leere. Ne? Gut, ich sag mal, wir haben jetzt die letzten anderthalb Stunden ganz gut gefüllt. Brauchen wir also keine Angst zu haben vor irgendwelcher Leere. Und jetzt komme ich zu einem Stück, was wir ebenfalls schon mal gespielt haben bei unserem Tribut zum 28. Todestag von Ian Curtis. Und das ist einfach so klasse, dass ich mir denke, da ist es definitiv eine Wiederholung wert. Jolanta Kosakova, New Dawn Fades. Gänsehaut. Für die, die vielleicht erst jetzt eingeschalten haben, das war nicht Nico, die aus ihrem Grab wieder auferstanden ist, sondern Jolanda Kosakova mit New Dawn Fates von Joy Division, also im ursprünglichen von Joy Division. Ja, unglaublich gute Version, sage ich mal, besser kann man es nicht machen. Und zur kleinen Auflockerung gibt es ganz fix den Song Kein Neid von Grabowski. Ja, das waren Grabowski, nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Rockband Grabowski, die auf irgendwelchen Volksfesten auftritt, um, ja, sag ich mal, um das anwesende Publikum dazu zu animieren, nochmal 5, 6 Lieder in sich reinzuschütten. Und ja, wie schon gesagt, nicht verwechseln. Ich habe auch nichts mehr über die Band gefunden. Die haben vor vielen, vielen Jahren mal eine Split-Single gemacht mit Jan Hagel. Und ja, wird es wahrscheinlich auch nicht mehr geben, aber finde ich eine schöne Mucke und ein bisschen was zum Aufheitern sozusagen. Ja, und mal abgesehen von unseren 6,5 Stammhörern, die wir ja schon, sag ich mal, von Anfang an haben, falls jemand hier zugehört haben sollte, hier bei Radio Absurdistan auf Radio Blau und batteriebetriebenes Transistorradio von der Schulter genommen hat und an die Wand geklatscht hat und sagt, das kann ich besser. Nur zu. Ja, jeden ersten Dienstag hier bei Radio Blau, in den Räumlichkeiten von Radio Blau, findet die Vollversammlung statt. Und wenn ihr eine Idee habt für eine schöne Sendung, ob es jetzt eine Musiksendung ist oder wie auch immer, kommt ruhig und macht was. Ja. Und jetzt kommen wir zu einer, ja, ich weiß nicht, wer den Zettel geschrieben hat. Schweizer Band oder österreichischen, ich glaube eine Schweizer Band ist es, ja. Cell Division mit Wasteland. Cell Division. Und jetzt kommt nochmal ein Stück von May, weil die Geschichte, die ich vor anderthalb Jahren bei der ersten My Private Darkness Geschichte oder Sendung vielmehr, Entschuldigung, gespielt habe, May versus Femme Fatale, etwas untergegangen ist. Es gab dann bloß ein paar Sekunden und deswegen hört ihr halt, wie schon gesagt, noch einmal May mit dem Song Tutoguri, Le Rite du Soleil Noir. Et en bas, comme au bas de la pente amère, cruellement désespéré du cœur, sur le cercle des cigognes. Et en bas, comme au bas de la pente amère, cruellement désespéré du cœur, s'ouvre le cercle des six croix, très en bas, comme orchestré dans la terre-mère, désorchestré de l'étreinte immonde de la mer qui bat. La terre de charbon noir est le seul placement humide dans cette fente de rocher. Le rite est que le nouveau soleil passe par cette pointe avant d'éclater à l'orifice de la terre. Il y a six hommes, un pour chaque soleil, et un septième homme qui est le soleil tout cru, habillé de noir et de chair rouge. Or ce septième homme est un cheval, un cheval. Aus Frankreich. Und jetzt werde ich mal ganz dezent nochmal die CD wechseln, weil diese Radio Absurdistan-Sendung geht langsam ihrem Ende zu. Und bevor ich das versemmle, bleibt dran. Es kommt dann gleich im Anschluss, wird es knistrig. Die Schellack-Schwätzchen, eines der besten Sendungen oder eine der besten Sendungen überhaupt, schon seit vielen, vielen Jahren hier auf Radio Blau. Na, also nicht einfach hier ausmachen, sondern dranbleiben und weiterhören. Und jetzt kommt ein Song von der ehemaligen Sängerin von Faith and the Muse. Die Frau heißt Monika Richards und hat vor einigen Jahren eine Solo-Platte veröffentlicht, die, wie ich finde, sehr gut gelungen ist. Und ihr hört den Song Death is the Ultimate Woman. Ja, Death is the Ultimate Woman. Ja, muss man jetzt nicht weiter dazu was sagen. Wir sind ja kurz vorm Ende angelangt mittlerweile. Jetzt schauen wir mal, wie viel Zeit wir noch haben. Ja, also es ist noch ein bisschen Zeit für eine Band, die ich früher zumindest sehr gern gehört habe, mit Jesus and Mary Jane, die ich immer schon mal spielen wollte, aber irgendwie nie, es hat nie irgendwie, sage ich mal, in unsere Themen oder ins Konzept gepasst. Und ihr hört jetzt von der Darklands LP 9 Million Rainy Days. Ja, das waren With Jesus and Mary Jane. Also nicht mal das Gerammler, was sie, sag ich mal, die ersten 2, 3, 4, 5 Jahre gemacht haben, sondern schon etwas sanftere Geschichten. Und ich möchte mich jetzt bei euch verabschieden. Das war Radio Absurdistan mit My Private Darkness Teil 2. Wir werden uns sicherlich wieder hören, ganz ohne Zweifel. Wann genau, kann ich nicht sagen. Schaut auf die Website von Radio Blau. Und ich verabschiede mich mit Beirut, mit der Band Beirut. Und passend zum heutigen Tag, Asante Smile. Macht's gut. Une fois, all I want is the best for our lives, my dear, and you know my wishes are sincere. What to say? Des Leuchtturmplatzes wäre für mich Bungee-Turm, Vergnügungspark, Achterbahn oder vielleicht Sport, Beachvolleyball, nicht nur Rummel, Sitzbänke. Da müsste was Grünes her. Der Wilhelm-Leuschner-Platz kommt ins Gespräch. Jetzt auch in Ihrem Radio. Ans Rathaus rantragen. So dringlich ist es mir persönlich nicht. Keine Ahnung. Also ich wüsste nicht, wie man das irgendwo hier randreht als Leipziger. Damit habe ich mich eigentlich noch nie so richtig beschäftigt. Aber wenn es mir dringlich wäre, sollte man ins Rathaus gehen und da jemanden ansprechen. Free Willy. Eine Verwaltungsanhörung über und mit dem Wilhelm-Leuschner-Platz. Live auf Radio Blau und auf dem Platz. Ich kenne es nicht anders. Ich kenne es nicht anders. Wird was aufgebaut, abgebaut und scheint ja was draus gemacht zu werden, ne? Diesmal. Samstag, 24.06.2017. 16 bis 17 Uhr.